Ich konnte den Satz in den Nachrichten einfach nicht mehr ertragen, dass die Besatzung dieser oder jener Stadt oder Befestigung bis zum letzten Atemzug Widerstand geleistet hatte. Ich hätte schreien können, wenn ich das hörte.